Rotte an Rotte in Reihen geschart, waren die Helden der Heerhörner rufen. Fahren zu Felde nach Vorväterart, reitend auf Rossen mit rasenden Hufen. Tosend von tausenden Tönen umschwirrt, wüten die Winde im wolkigen Nebel. Standhaft im Streite und stets unbeirrt, zerren entzwei sie den zwingenden Knebel. Ehrhafte Edlinge, Eisen färbt rot, Wiegande wahret der Wahlstätte Lande. Fechtet die Fehde dem Feinde der Tod, setzet auf Sieg und beseitigt die Schande. Schallend erschlagen die Schwerter den Feind, Blut tränkt den Boden und bindet die Erde. Mann gegen Mann im Gemenge vereint, richten die Recken vom Rücken der Pferde. Stolz und mit stählerner Kraft tragen die Treuesten der Treuen die Fahnen. Vor einem Volk, das die Freiheit sich schafft, hin zu den heiligen Hallen der Ahnen. Sieger um Sieger der sittsamen Schlacht, frönet nun friedlich in Freiheit der Wonne. Wollend und wissend, dass was nun vollbracht, ständig bestehe wie Sterne und Sonne.